I have more to say tonight than I can say in a month. Ich habe mehr heute Abend zu sagen, als ich einen ganzen Monat vielleicht sagen könnte. My fast ended last night. Gestern Abend hat mein Fasten aufgehört. Midnight and 2 o'clock in the morning, I got really hungry. Gegen Mitternacht und dann so 2 Uhr früh bin ich richtig hungrig geworden. There was nothing in the refrigerator. Es war nichts im Kühlschrank. So I pulled some bread out of the freezer. Und habe ich ein bisschen Brot aus der Gefriertruhe rausgeholt. Threw it in the toaster. Habe das in den Toaster reingeworfen. There's nothing to put on it. Da war nichts, was man da drauf tun so konnte. I took a can of mayonnaise. Dann habe ich ein bisschen Mayonnaise aufgemacht. And I had a mayonnaise sandwich. Ein Mayonnaise-Sandwich. With a sliced, a little sliced tomato on it. It was great. Und eine kleine Tomate war noch drauf. And it was so good, I made a second one. Und das war so gut, ich habe mir dann gleich noch ein zweites gegönnt. But for those who kind of lost a little bit of momentum in the fast. Und für die da vielleicht ein bisschen bei Schwung verloren haben mit dem Fasten. Okay. When you see the breakthroughs this year, you'll be encouraged for the next fast. Wenn ihr die Durchbrüche sehen werdet, die wir dieses Jahr erleben werden, dann wirst du beim nächsten Mal auch beim Fasten mitmachen. I mean, the fast wasn't for me like walking on water. Das war für mich nicht so wie das Wandeln auf dem Wasser, das Fasten. It was kind of the opposite. Es war eher das Gegenteil. But that's, I think it's supposed to be like that because it's a bringing down so that we trust God. Aber es ist eher, es sollte so sein, praktisch, dass wir einfach da ein bisschen erniedrigt werden und runterkommen. I attended 2 leadership conferences in the last 2 weeks. In den letzten beiden Wochen war ich bei 2 Leitungskonferenzen. Back to back. Und so Rücken an Rücken sind die. From the full spectrum of Christianity. Wirklich aus dem gesamten Spektrum des Christseins. I don't think anyone else may have ever done this. Und ich weiß nicht, ob das jemals jemand so gemacht hat. And it was really awesome. Und das war wirklich erstaunlich. And, I was tempted to eat at times. Ich war versucht, manchmal dann doch was zu essen. They provided buffets and da gab es Buffets und alles. We just looked at everything. Wir haben uns dann angeschaut. Can't eat that. Das könnte, ja. My greatest temptation was at lunchtime. I was eating a salad. Die größte Versuchung war, zum Mittagstisch habe ich einen Salat gegessen. With some raisins that I bought and put on it. Mit ein paar Rosinen so drauf. And then someone had a chocolate cake next to me. Und direkt daneben war so eine Schokoladentorte. And I thought, that's sour cream frosting. I know it is. Das sour cream frosting. Ich weiß, about 1 centimeter thick, I thought. Oben drauf. Ja. Oh man, this is tough. Okay. Oh man, das ist schwierig. Let's get focused and stay on the fast. Okay, zurück zum Fokus. So I finished. I'm happy. Und jetzt bin ich mit dem Fasten durch und ich bin glücklich. And I really feel that there's been breakthroughs. Und ich kann das spüren, dass da wirklich Durchbrüche da and sind. What I want to share tonight, I feel, is a breakthrough. Und was ich heute Abend einfach euch mitteilen möchte, so, ist für mich auch ein Durchbruch. Father, bless these thoughts, I pray. Vater, bitte segne diese Worte, darum bitte ich in dich. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to show you a slide. Ich möchte euch da ein Dia zeigen. And it's a slide of a stadium. Und da könnt ihr gleich ein Bild von einem Stadion sehen. We're guessing about 50-60,000 people there. Da passen vielleicht so 50-60,000 Leute rein. If you multiply that by 20,000. Wenn man das jetzt so mal 20,000 mal nimmt. Could you picture 20,000 of those stadiums? Könnt ihr das vorstellen, so 20,000 dieser Stadien? Could you picture 10 of them? Oder vielleicht gerade 10 mal. And then 100 of them. Und dann nochmal 100. And then 1,000 of them. Und dann 1,000 davon. And then 20,000 of them. Und dann 20,000 davon. It's a lot of people. Das ist eine Menge an Menschen. Well, this is what the population will increase in the next 20 years. Und das ist der prognostizierte Bevölkerungswachstum für die nächsten 20 Jahre. World population is going to go up by a billion people in die the next 20 years. Wird wachsen um 1 Milliarde Menschen in and den nächsten 20 Jahren. We are all going to be alive to see it by the grace of God. Und durch die Gnade Gottes werden wir dann auch leben und das erleben. Unless he returns or I die, unfortunately. Es sei, dass er vorher wiederkehrt oder wir vielleicht sterben, unglücklicherweise. We have an awesome, incredible responsibility in front of us. Wir haben einfach so eine super, super Gelegenheit, die direkt vor uns liegt. What we experience here every Sunday, was wir hier jeden Sonntag erleben, ist just a seed. Of what God wants to do. Ist einfach nur ein Samen von dem, was Gott tun möchte. This building, this hall here. Dieses Gebäude hier, diese Halle hier. Just picture it as a little mustard seed. Seht das vielleicht so wie ein Samenkorn, ein kleines Senfkorn. Every week we come into the mustard seed. Jede Woche kommen wir da hinein in dieses Senfkorn. And we praise the Lord from within the mustard seed. Und wir preisen den Herrn da drinnen in diesem Senfkorn. That's all we are. Das ist alles, was wir sind. God wants to explode this. Gott möchte, dass das einfach gesprengt wird und so we can be a part of reaching all these people, this one billion people that are coming on top of all the other people that are still here. Und dass wir einfach am Herzen sein können, einfach diese ganzen Menschen zu erreichen, da eine Milliarde zusätzlich zu denen, die ja schon bereits hier sind. He wants to use us. Er möchte uns verwenden. Those people will have never heard of Christ. Diese Menschen werden noch nie von ihm gehört haben. So we want to take our Christianity serious and be a part of God's plan. Also wollen wir unser Christentum ernst nehmen und ein Teil von Gottes Plan sein. We want to see breakthrough. Wir wollen Durchbrüche sehen. In our personal lives. In unserem persönlichen Leben. In the church. In der Gemeinde. In Christianity as a whole in this country. In der Christenheit als Ganzes hier in diesem Land. It's not going to happen. Aber das wird nicht geschehen. Unless there's breakthroughs. Es sei denn, dass es da viele Durchbrüche gibt. And I want to do a series now on maybe the most important thing that we can talk about, because this thing will hinder breakthrough more than anything on the planet. Ich möchte eine Serie machen über das, was wirklich am wichtigsten ist, wo man wirklich am wichtigsten drüber reden muss, denn das wird mehr als alles andere einfach Durchbrüche hier auf der Erde verhindern. I'm praying that tonight we have major breakthrough. Und ich bete, dass wir heute Abend einfach ganz großartige Durchbrüche erfahren. And it's this. Und das liegt hier. It's the issue of judging. Es ist der Punkt des Richtens. Judging will neutralize your Christianity more than anything. Richten wird einfach dein Christentum mehr als alles andere neutralisieren. The most humble thing you'll ever do is receive mercy. Das Demütigste, was du tun kannst, ist Barmherzigkeit zu empfangen. The most courageous thing you'll ever do, das Mutigste, was du tun kannst, is wait on God. Ist auf Gott zu warten. The wisest thing you'll ever do, das Weiseste, was du tun kannst, is to fear the Lord. Ist den Herrn zu fürchten. The most arrogant thing you'll ever do. Aber das Arroganteste, was du je tun kannst, is to judge someone. Ist jemand anders zu and richten. Maybe the most difficult thing you will ever do. Und vielleicht das Schwierigste, was du je tun kannst, is to examine all things. Ist alle Dinge zu prüfen. Hold fast to what is good. Aber das festzuhalten, was gut ist. Without judging. Ohne dabei zu richten. Now that has to be an art and a science to that. Und das ist eine wahre Kunst, eine regelrechte Wissenschaft. Because if we're going to fulfill our calling as individuals, as a church, denn wenn wir unsere Berufung erfüllen wollen, individuell als Personen oder als gesamte Gemeinde, we have to glean from others. Dann müssen wir einfach unseren Nutzen ziehen, einen Gewinn daraus ziehen aus allem, was anderen zu bieten we haben. We need to have others impart into our life. Wir müssen einfach, dass andere auch einfach ihren Anteil in unserem Leben haben. You cannot receive something from someone you've judged. Und du kannst von jemandem nicht etwas empfangen, wenn du ihn noch gerichtet hast. You've just blocked that out of your life. Du hast damit einfach das gerade aus deinem Leben herausgeblockt. And when we stand before the Lord, und wenn wir vor dem Herrn stehen, his most powerful change agent on this planet, sein mächtigster Handlungsagent hier auf Erden, is the church. Ist die Gemeinde. He died for the church. Er ist für die Gemeinde gestorben. He calls the church his body. Er nennt die Gemeinde sein Leib. It's his body. Es ist sein Leib. He calls himself the head of the church. Und er nennt sich selbst das Haupt der Gemeinde. He calls us his bride. Und nennt uns seine Braut. He says that his fullness is in our midst. Er sagt, dass seine Fülle unter uns ist. When you stand before him as an individual, wenn wir dann vor ihm stehen als einzelne Person, he will question you in terms of your relationship to a church. Dann wird er dich befragen in Hinblick auf deine Beziehung zu einer Gemeinde. And then he will question the church in light of its relationship to other churches. Und dann wird die gesamte Gemeinde befragt werden in Hinblick auf ihre Beziehung zu den anderen Gemeinden. Because of the principle of synergism. Und wegen dem Prinzip der Synergie. If all of us serve God separately, wenn wir alle Gott nur getrennt einzeln dienen, and you add all that up, und man würde das dann irgendwie aufaddieren, that's what you have. Ja, dann ist es das, was wir haben. But if we work together, aber wenn wir zusammenarbeiten and appreciate each other's differences, und die Unterschiedlichkeiten einander anerkennen und achten, one plus one is no longer equal two, wenn wir es so schätzen, dann ist 1 plus 1 nicht länger 2, but one plus one can equal 10. 1 plus 1 kann 10 machen. Take two men. Nehmen zwei Männer. They have a relationship. Sie haben eine Beziehung. They're friends. Sie sind Freunde. They live together a whole life. Und sie verbringen einfach ihr ganzes Leben. And at the end of 90 years, am Ende von 90 Jahren, there's two. Sind es nur zwei. Take a man and a woman. Nehmen einen Mann und eine Frau. Put them together. Und nehmen sie zusammen. And after 90 years, und nach 90 Jahren, they could be 15. Können sie 15 sein. Dennis Agri's father had 33 children. Dennis Agri's Vater hatte 33 Kinder. 1 plus 1? 1 plus 1? 35. 35. This is synergism. Und das ist Synergie. What if every church works separately? Und was passiert, wenn jede Gemeinde einfach so einzeln für sich hinwurscht? Then that's what we have. Das ist alles, was wir haben. We have 100 churches in Vienna. Wir haben vielleicht 100 Gemeinden in Wien. And we have 100 units. Und wir haben da so 100 Einheiten. 100 units, 100. We have 100 units of effectiveness. Wir haben dann so 100 einzelne Einheiten und mit ihrer Wirksamkeit. But what if we work together? Aber was, wenn wir da zusammenarbeiten, Synergie? We could have 10,000. Dann könnten wir 10,000 haben. And this is what God wants. Und das ist das, was Gott möchte. The only way this will ever happen. Und die einzige Möglichkeit, wie das je geschehen kann. An awakening can never come. Und eine Erweckung kann sonst nie geschehen. If we are judging. Wenn wir richten. We have to get over this. Wir müssen das überwinden. And if our church stands for anything. Und wenn unsere Gemeinde für irgendetwas steht. For anything by the grace of God. Durch die Gnade Gottes. Let it be that we are determined by his grace not to judge. Lass es das sein, dass wir darin wirklich bestimmt und festgelegt sind, dass wir nicht richten wollen. Judging will block healing. Richten wird Heilung blockieren. We can not even know that we've judged. Und es kann sein, dass noch nicht mal uns bewusst geworden ist, dass wir gerichtet haben. But it still has effect in our life. Und doch hat es eine Wirkung in unserem Leben. We'll talk about this a little later. Und darüber werden wir sprechen ein wenig später. Now, I had the privilege of attending two conferences back to back. Ich hatte da das Privileg, zwei Konferenzen teilzunehmen, die genau das Gegenteil voneinander sind. From both sides of the Christian spectrum. Einfach beide Enden so des christlichen Spektrums. It made me come up with this term. Und vielleicht kann man da diesen Begriff da prägen. Some people say, are you evangelical? Einige fragen vielleicht so, bist du evangelikal? I don't know. Weiß nicht. Are you charismatic? Bist du charismatisch? I don't know. Ich weiß nicht. I don't know what I am actually. Ich weiß nicht wirklich, was ich bin. I think I'm like a full spectrum believer. Ich glaube, ich bin so ein Gläubiger des gesamten Spektrums. I think that's my answer. I'm just das ist meine Antwort. A full spectrum believer. Ich bin ein Gläubiger des gesamten Spektrums. What does that mean? Was bedeutet das? It means that I take the liberty that I have in Christ. Ich glaube, das bedeutet, dass ich einfach die Freiheit mir nehme, die ich in Christus habe. To examine everything in the full spectrum and hold fast to what is good. Alles zu untersuchen und zu prüfen, was es im gesamten Spektrum gibt und das festzuhalten, was da gut ist. Without judging. Ohne irgendetwas zu richten. Because if I judge, I neutralize all the good that I took. Denn wenn ich da richte, werde ich alles neutralisieren von dem Guten, was ich doch da nehmen konnte. Matthew 7:1. Matthäus 7 Vers 1. Judge not. Richtet nicht. If you judge, you will be judged. Wenn du richtest, wirst du selbst gerichtet werden. In the measure you judge, you will be judged. In dem Maß, wie du richtest, wirst du selbst gerichtet werden. I went to Toronto. Ich bin nach Toronto geflogen. Now this is so interesting. Und das ist so interessant. Because I attended two conferences. Ich habe da an zwei Konferenzen teilgenommen. Exactly these two conferences. Und genau diese beiden Konferenzen. 20 years ago I judged. Habe ich vor 20 Jahren gerichtet. Because I was told to. Weil mir das so gesagt wurde. I was told one was demonic. Mir wurde über das eine gesagt, das ist eher dämonisch. My leaders told me one was demonic. Meine Leiter haben mir gesagt, das ist dämonisch. My leaders told me one was totally worldly. Und mein Leiter hat mir auch gesagt, das ist ganz weltlich. So in my mind, I judge them. Und so in meinen Gedanken habe ich sie dann gerichtet. Made the cross with my fingers. Habe das Kreuz gemacht mit meinen Fingern. Come near, don't come near me. Kommt mir nicht nahe. Someone even gave me a VHS, you know, cassette. Und jemand hat mir eine Videokassette gegeben. Of one of the conferences. Von einer dieser Konferenzen. That I looked at and I laughed. Ich habe mir das angeschaut, habe nur gelacht. I threw it among my other cassettes. Ich habe es dann auf die anderen Kassetten geworfen, auf den Stapel. Just left it there. Habe es dort gelassen. Just a couple years ago, like 3 years ago. Und vor ein paar Jahren, so vor 3 Jahren. I pulled it off the shelf. Habe ich es wieder vom Regal geholt. And I put it in the recorder. Habe es hineingegeben. And I thought, I missed all this. Und habe mir gedacht, Mann, das alles habe ich verpasst. I could have known this 15 years ago. Und das hätte ich vor 15 Jahren wissen können. But I judged. Aber ich habe sie gerichtet. And I robbed myself of a blessing. Und so habe ich mich des Segens beraubt. Not only that blessing, nicht nur dieses Segens, but the blessings I would have sought after if I had just listened to that one. Und nicht nur diesen Segen, sondern auch die Segnungen, nach denen ich gesucht hätte, wenn ich nur den empfangen hätte. Not including the 15 or 20 more I would have bought. Und nicht da eingeschlossen die vielleicht 15 weiteren Kassetten, die ich dann gekauft hätte. I just heard the first one. Ich habe nur die erste gehört. But somebody sowed a seed in my mind of judging. Aber jemand hat da diesen Samen da in meinen Verstand gesät, da doch zu richten. And so I judged. Und so habe ich gerichtet. Before I go on, bevor ich da jetzt fortfahre, let's explain a little bit how judging works. Erklären wir ein klein wenig, wie da dieses Richten da abläuft, wie es and funktioniert. Then I'll tell you a little bit of what I experienced. Und dann werde ich euch ein bisschen noch erzählen, was ich selbst erlebt habe. In James chapter 4, in Jakobus Kapitel 4, Verse 1 through 4. Vers 1 bis 4. James talks about fighting in the church. Da spricht Jakobus über diese Streitigkeit, diese Kämpfe in der Gemeinde. And he says you don't have what you want. Du hast nicht das, was du willst. Because weil of how you're trying to get it. Wegen der Art und Weise, wie du das bekommen möchtest. You should ask God. Du solltest Gott bitten. But some of you, even when you ask God, you don't get it. Aber einige von euch selbst, wenn ihr dann Gott fragt, bekommt ihr es nicht. Because of why you want it. Wegen dem, warum du das eigentlich haben möchtest. That's my paraphrased translation. Und das ist so meine umschriebene Übersetzung für diese Verse. Very clearly, these three words come out. Sehr klar gibt es da diese drei Punkte. The what, the how, and the why. Das was, das wie und das warum. If we're gonna be who God wants us to be, wenn wir die sein wollen, die Gott ja uns haben möchte, we need to be wise and courageous enough, dann müssen wir weise und mutig genug sein, to examine the whole spectrum of what God is doing on planet Earth. Das gesamte Spektrum zu untersuchen von dem, was Gott tut hier auf seinem Erdboden. And not judge. Und es nicht richten. If you judge, then it's better not even to do it. Wenn du richtest, dann ist es besser, wenn du es gar nicht erst machst. But this is how. We examine the what and the how. Schau mal, das macht man so. Ihr prüft einfach das was und das wie. But don't touch the why. Aber rührt das warum nicht an. Don't touch the why. Rührt das warum nicht an. That's God's business. Das ist einfach Gottes Angelegenheit. And this is how easy it is to judge. Und so leicht geht das mit dem Richten. Because we look at the what. Wir schauen uns das was an. We start to examine it. Wir untersuchen da die Dinge. And we say, well, this is good. Ja, das ist gut. And this is strange. Das verstehe ich nicht. Das ist seltsam. I wonder why they do this. Ich frage mich, warum machen die das da? You just judged. Und dann gerade gerichtet. The whole thing just came down. Und das Ganze kommt da einfach runter. Wow. See, you look at something. What's happening? Du schaust etwas an. Was passiert da? You look at how something is happening. Und dann schaust du da, wie das da geschieht. You examine it. Du you want to take es. What is good. Möchtest du das nehmen, was da gut ist? And what is God for you? Und was für dich da Gott ist? You don't even have to determine: is this good? Is this bad? Du musst nicht mehr unterscheiden: ist das gut necessarily, oder schlecht? Notwendigerweise. But in some cases you have to. In einigen Fällen because musst du schon. Some things are just bad. They're just. Einige Dinge sind dann einfach doch schlecht. Bad because they fully contradict the scripture. It's just against the scripture. Weil sie einfach der Schrift widersprechen. That's bad. Okay, das ist when schlecht. It contradicts scripture, it's bad. Wenn es der Schrift widerspricht, ist es schlecht. When I was 19 years old, there was a guy in a radio, a preacher. Als so 18, 19 Jahre alt war, da gab es einen Prediger im Radio. And he announced that he was divorcing his wife. Und er hat da verkündigt, dass er da seine Frau scheiden wird. And marrying his secretary. Sich von seiner Frau scheiden lassen wird, und dann um seine Sekretärin zu heiraten. And he was inviting all of his listeners to come to the wedding in Pennsylvania. Und all seine Zuhörer eingeladen nach Pennsylvania zu seiner Heirat. He says, I know many of you are not going to understand this, but it's about grace. Er sagt, ja, viele von euch werden das so nicht verstehen, dass es eher um die Gnade geht da. No. Not Nein. No, no. Nein. No, no. Thou shalt not. Du sollst nicht leave your wife and marry another. Deine Frau verlassen, um eine andere zu heiraten. Is bad. Das ist schlecht. Why he does it? Warum er das tut? It's not my business. Ist nicht meine Angelegenheit. Maybe he's not saved. Vielleicht ist er nicht gerettet. It's not my business. Das spielt nicht keine Rolle für mich. If you go into the why, wenn du dann dich mit dem Warum beschäftigst, you're gonna judge. Dann wirst du richten. In 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Im 1. Korinther Kapitel 4 Vers 5. Paul says, judge nothing before the time. Sagt Paulus, nothing. Richtet nichts vor nothing. Der Zeit. Because when Christ comes back, denn wenn Christus wiederkommt, he will examine the motives of our hearts. Dann wird er die Motive unseres Herzens untersuchen und he's going right after the why. Dann wird er genau sich anschauen das Warum. He's going to go right after why I do what I do. Er wird genau sich anschauen, warum ich das mache, was ich da tue. Now it's possible that someone has the why wrong. Es kann sein, dass jemand das Warum verkehrt hat. But you can still benefit from their life. Und trotzdem kannst du einen Nutzen aus dem, was sie in ihrem Leben tun. You don't judge them. Du richtest sie nicht. They're going to lose their reward when they stand before Christ. Sie werden da ihre Belohnung verlieren, wenn sie vor Christus stehen. But what you heard from them got you a reward. Aber was du von ihnen gehört hast, hat dir einen Lohn eingebracht. Is that possible? Ist das möglich? Philippians chapter 1. Philipper Kapitel 1. Verse 15. Vers 15. Paul said, there are people who are preaching Christ out of envy and selfishness. Da gibt es Leute, die predigen den Christus aus Neid und Eigensucht. Is that possible? Ist das möglich? They are preaching Christ out of self-ambition. Sie predigen Christus aus Eigenambitionen. They think that they're hurting me. Und sie denken, dass sie damit mich verletzen But könnten. What do I care? Christ is preached. Aber was kümmert es mich? Christus wird verkündet. I rejoice. Ich freue mich drüber. And I say again, I rejoice. Und ich sage wiederum, ich freue mich drüber. He didn't judge their why. Er hat nicht ihr Warum geurteilt. Even though as an apostle he could discern why they were doing this. Obwohl als Apostel er sehr wohl der Unterscheidung haben konnte, warum sie das machen. But he didn't touch it. Aber er hat das nicht angerührt. This is how we have to be as a church. So müssen wir als Gemeinde sein. And I just have this sense that we are just a mustard seed right here, just a mustard seed. Und ich habe einfach so das Gefühl, wir sind wie ein Senfkorn, ein Samenkorn. If we can get this thing right, wenn wir das einfach richtig begreifen und umsetzen, dann geht's los damit. What will God use us for? Wie sehr wird Gott uns dann verwenden und was wird er machen? We could spread in 100 directions. Wir können in hunderte Richtungen einfach uns ausbreiten. God could raise up people here to do incredible things. Gott kann einfach Leute hier erstehen lassen, die unglaubliche Dinge tun. Springboard right off our shoulders and go for it. Die einfach losspringen von unseren Schultern und einfach lossprinten. Andy Stanley said this. Andy Stanley sagte Folgendes. He said, reaching the next generation. Er sagte, die nächste Generation zu erreichen, doesn't come from this generation. Das geht nicht aus dieser Generation heraus. It comes from the next generation. Es geschieht aus der nächsten Generation. That's your responsibility. Das ist eure Verantwortung. We will do everything we can to facilitate it. You got to go for it. Wir werden alles tun, es für euch möglich zu machen, aber ihr müsst damit laufen. That billion people are in your heels. Diese Milliarden Menschen, die liegen euch an den Fersen. I want to show you a couple pictures. Ich möchte ein paar Bilder zeigen. Do you know who this guy is? Wisst ihr, wer? PowerPoint. Second slide. Okay, do you know who that is? How many people know who that is? Wer kennt ihn? Okay, that's Bill Hybels. Das ist der Bill Hybels. And he's like a CEO pastor. Er ist wie ein Generaldirektor als Pastor. His father was an incredible businessman. Sein Vater war einfach ein unglaublicher Geschäftsmann. He was at a leadership meeting of some kind. Er war bei einem Leitungstreffen. And his teacher challenged some of the business people to become pastors. He did. Und da ist er herausgefordert worden, dass einer von den Geschäftsleuten auch Pastor werden würde. Und er tat dies. One of the most influential churches in America. Und er hat eine der einflussreichsten Gemeinden in ganz Amerika. He was the personal spiritual advisor to President Clinton. Und er war der persönliche geistliche Ratgeber für Präsident Clinton. And he holds a conference every year, every other year in Germany. Und jedes zweite Jahr hält er eine Konferenz in Deutschland ab. I was just there. Und genau dort war ich gerade. Next slide. Do you know who this guy is? Wisst ihr, wer das ist? On the left. Der Linke. that's me. Okay. Das bin ich. Do you know the guy on the right? Wer ist der Rechte dort? How many people know the guy on the right? That's Andy Stanley. Das ist der Andy Stanley. And I'm a huge fan of his. Oh, ich bin einfach ein großer Fan von ihm. He spoke there and he just brought the house down. Er hat einfach dort gesprochen und hat einfach das ganze Haus da. Now he is a disciple of his father is the number like the most known Baptist preacher in all of America. Sein Vater ist einfach der bekannteste Baptistenprediger in ganz Amerika. Charles Stanley is on all television stations. Charles Stanley ist einfach überall in den Fernsehstationen. But he is a disciple of Bill Hybels. Aber er ist einfach ein Jünger von Bill Hybels. Sat in Bill's church. Er saß in Bills Gemeinde. Had left his dad's church. Hat die Gemeinde von seinem Vater verlassen. Was frustrated with just all the bureaucracy of religion. Frustriert mit der Bürokratie der Religion. And he said, und er sagte, I would do anything to build a church for the unchurched. Ich würde alles tun, wenn ich eine Gemeinde bauen könnte für die, die da keine Gemeinde für sich haben. 18 years later, he has the third most influential church in the United States. 18 Jahre später hatte die dritteinflussreichste Gemeinde in den Vereinigten Staaten. Wouldn't it be interesting if someone ever said, CEG is the third most influential church in Austria? Wenn jemand sagen würde, stellt euch vor, die CEG ist die dritteinflussreichste Gemeinde in ganz Österreich. What would that mean? What would it mean to become like that? Was würde es euch bedeuten, so etwas zu werden? That what we do and believe here is actually moving something. Das, was wir hier tun, was wir glauben, es bewegt etwas in diesem Land. Now these guys are from the right side of the spectrum. Die sind da ganz auf der rechten Seite auf dem Spektrum. These are the guys that presidents seek after. Das sind diese Leute, nach denen Präsidenten suchen. That presidents make phone calls to. Wo sie da anrufen und Telefongespräche führen. Hi, this is the President of the United States. Hier ist der Präsident der Vereinigten Staaten. I just need a little bit of counsel here. Braucht mal so ein bisschen einen geistigen Rat. These are the hier. Kind of guys that presidents call. Das sind diese Art von Leuten, die Präsidenten anrufen. Now after he spoke, I said to Mary, let's go find him. Als er gesprochen hatte, habe ich gesagt zu Mary, komm, lass uns schauen, dass wir ihn finden. And then they made an announcement. Andy Stanley will be up at the bookstore. Andy Stanley wird oben sein beim Buchladen. And I made my way through 8,000 people who were going the other direction. Also bin ich gegen den Strom, gegen 8,000 Leute, die in die andere Richtung gegangen sind. And I said, follow me. Mir nach. We persevered like through a blizzard. Out of my way. Dann irgendwie sich durch. Out of my way. Durch einen Blizzard, einen Schneesturm. We got up there and aus dem Weg, da waren wir oben. Had a great time. Told him about our church. Wir hatten eine großartige Zeit. Ich hatte ihm von meiner Gemeinde erzählt. Spent 10 minutes with his wife. Ich verbrachte auch ein bisschen Zeit mit seiner Frau. Fantastic. Und es war einfach ein super Erlebnis. I want to take everything I can from these people. Ich möchte einfach alles mitnehmen, was nur möglich ist von diesen they Leuten. They are willing to give us everything they have. Und sie sind auch bereit, uns alles zu geben, was sie haben. In terms of knowledge. In Hinblick auf it was auf ihr Wissen. Such an awesome conference. Es war so eine erstaunliche Konferenz. We were discussing Andy's message all the way home. Wir haben die Botschaft von Andy Stanley da durchgesprochen auf dem Weg nach Hause. Such, Linda and I and Mary last night. Linda, ich und Mary. We were discussing it so intensely. Wir haben das so intensiv diskutiert und haben noch Dinge aufgeschrieben. And suddenly the car just stopped. Plötzlich stoppt das Auto. On the highway. Mitten auf der Autobahn. And it just didn't go, and I just pulled over. Es läuft nicht mehr. The car doesn't work. Ran. Das funktioniert nicht. I looked down, and we ran out of gas. Ich schaue drauf. Wir haben keinen. We were like so into this what was talked about. I didn't even look at the gas gauge. Wir waren also völlig mit beschäftigt, worüber wir gesprochen haben, dass ich gar nicht auf die Tankuhr geschaut habe. So we sat there, waited for him to say, and. Wir saßen da, haben auf den ÖMTC gewartet. Just talked about what we heard. Und haben weitergesprochen mit das, was wir gehört haben. Next. Do you know who this is? Kennt ihr die? How many people? Wer okay. Kennt die? That's John and Carol Arnott. Das ist John and Carol Arnott. They are from the other side of the spectrum. Sind ganz auf der anderen Seite des Spektrums. All the way over here. Ganz auf der anderen Seite. They are from the famous Toronto church. Sind aus der berühmten Toronto-Gemeinde. That many Christians have written off. Die viele Christen aber ganz abgeschrieben this haben. This is where the laughing anointing came from. Da ist da, wo dieses dieser Lechtersalbung herkam. We went to their pastors' conference. Und wir sind zu ihrer Pastorenkonferenz gegangen. And I have witnessed some of the most bizarre things I've ever seen. Und ich habe eine der bizarrsten Dinge da erlebt, die ich je gesehen habe. But I did not judge. Aber ich habe nicht gerichtet. I purposed I will not judge. Ich habe es für mich bezweckt, dass ich nicht richten werde. If it was bizarre, I just laughed. Wenn es bizarr war, habe ich einfach gelacht. So hard. Ich habe so sehr lachen müssen. This one lady who was prophesying, it was the funniest, incredible thing I've ever seen. Da war eine Frau, die hat Prophezeiung gegeben. Es war so seltsam und so lustig. And Mary's like, you can't laugh. Du kannst aber nicht lachen. Das I said, this is the place where the laughing anointing comes from. Nein, das ist der Platz, wo das diese Lachsalbung herkommt. Nobody cares. Nobody cares. Niemand I'm laughing. Niemand kümmert sich um mich. Everybody laughs. Alle lachen. You're laughing at it. Ich lache nicht darüber. You're laughing at it. Wir lachen das einfach an. But nobody knows. Aber niemand weiß es. And I just had such a good time. I refused to judge. Ich hatte eine gute Zeit und ich habe es einfach für mich abgelehnt, da zu richten. And he said in the beginning. Und er sagt am Anfang. You're gonna see some strange things here. Und ihr werdet ein paar seltsame Dinge erleben. Don't judge us. Bitte richtet uns nicht. Give us a few days and look at the fruit. Gebt uns ein paar Tage und schaut euch die Frucht an. I heard the best teaching I've ever heard on healing and prophecy in my entire life. Ich habe die besten Lehrstunden da erlebt über Prophezeiung und Heilung in meinem ganzen Leben. The church is called Catch the Fire. Ihre Gemeinde wird genannt er begreift oder erfasst das Feuer. I've caught the fire. Ich habe das Feuer erfasst. Out of their church culture, not the what I saw, nicht das was ich da sah, but what I heard. Nicht so die Kultur, sondern das, was ich gehört habe, das, was ich gehört habe. And I'm going to pray to God that God shows us how to bring it into our church for our church culture. Und ich bete zu Gott, dass er uns zeigt, wie wir das, was richtig ist, da hineinbringen können, hier in unsere Gemeindekultur. I went to him in one of the sessions. Ich bin zu ihm hingegangen, eine dieser Lehreinheiten. And there was like 60 people there. Und da waren so vielleicht 60 Leute da. At the conference it was like 800. Und auf der Konferenz gab es so etwa 800 Leute. I said, can I ask you a question? Und ich fragte so, kann ich dir eine Frage stellen? I said, you know, I pray for people to get healed, but they don't get healed. Und weißt du was? Ich bete für Leute und die werden dann aber nicht geheilt. Maybe was mache ich it's like not my calling. Vielleicht das nicht meine Berufung. He said it is. Doch, doch, doch, I said, but maybe it's like my wife's. Vielleicht ist die Berufung meiner Frau. He said, no. Nein, sagte er. And he said, let me show you a verse. Lass mich dir einen Vers zeigen. So we turn John 14, 12. Johannes 14, Vers 12. Anyone who believes, jeder, der will glaubt, do greater things than I have done. Wird größere Dinge tun, als er getan hat. I took that and I put that right in my heart and it's there. Ich habe das genommen, direkt in mein Herz eingepflanzt und da ist es jetzt. Then I wrote Eric from there. Und dann habe ich dem Eric geschrieben von Eric dort. Is in Bethel. Der Eric ist jetzt in Bethel. In Bethel and Toronto Church and IHOP, that's International House of Prayer in Kansas City, they're working together. Bethel, also die Toronto Gemeinde und IHOP, sie arbeiten miteinander. So Eric said, there's a guy here that's just like you, you know? Und Eric sagt, da gibt's einen Mann, der ist genauso wie du. Like frustrated with this whole thing. Er war frustriert mit der ganzen Sache. He said, so this was what he did. Schau mal, das war das, was he decided he would pray for 10 people a day. Er hat dann entschieden, dass er für 10 Leute pro Tag einfach betet. For 100 days. Für 100 Tage. 1,000 people. 1,000 Leute. And he did. Und er tat dies. And after 1,000, miracles started happening. Und nach 1,000 geschahen regelrechte Wunder. I said, fine, that's what I'll do. Super, genau das werde ich machen. I don't know if I can find 10 a day, but I've already found 9. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da 10 pro Tag finden werde, aber 9 habe ich schon. So I'm on my way. Auf meinem Weg. Because my plan is this. Mein Plan ist folgender. By the time I go back to Liberia. Bis zu der Zeit, wo ich dann zurückgehe nach Liberia. I want to have a breakthrough. Möchte ich einen Durchbruch erleben. I watch. Schaut mal zu. I want to be around these people who presidents call and ask for counsel. Ich möchte mit diesen Leuten auch Gemeinschaft haben, die von Präsidenten angerufen werden, um Rat gebeten. But I want to be around people who go to Africa. Und ich möchte aber auch mit Leuten zusammen sein, die nach Afrika gehen. And they go into a village and the first thing they say is, und die gehen in ein Dorf hinein, das erste, was sie sagen ist, bring us the blind. Komm, bring die Blinden her. And bring us the dumb. Bring uns die Tauben bring her. Bring us your sick and lay them here. Bring uns die Kranken her. Because leg God sie is her. Going to heal them right now. Gott wird sie hier heilen und jetzt. That's what I want. Das ist das, was ich I möchte. I want both. Ich möchte beides haben. I don't have haben. To have just one, ich right? Möchte beides haben. Right? Don't you want a church where the president of the country would come and visit? Würdest du nicht lieben, wenn wir in einer Gemeinde sind, wo der Präsident des Landes kommt und uns auch besucht? But I also want that. Aber ich möchte auch die andere Seite. I want the whole spectrum, you know? Ich möchte das gesamte Spektrum haben. Just on my heart for this church, und das liegt auf meinem Herzen für diese Gemeinde. I want to show you another picture. Ein weiteres Bild. Do you know this guy? Kennt ihr diesen Mann? How many people know this guy? Wie viele Leute kennen diesen Mann? Nobody knows this guy except you. Okay. Ich kenne ihn. This is the vicar of Baghdad. Das ist der Vikar von Bagdad. At the moment, Baghdad is the most dangerous city in the world. Im Moment ist Bagdad die gefährlichste Stadt der Welt. He is the only Western person left. Er ist die einzige westliche Person, die da noch übrig ist. If I understood him correctly. Wenn ich ihn da recht verstanden habe. And he has 35 UN bodyguards around him. Und er hat 35 UN-Soldaten als Bewacher um ihn herum. He was in Toronto. Er war in Toronto. And he prayed for us. Und er hat für uns gebetet. He prayed for everybody there. Er hat für alle gebetet dort. And he prayed for us as well. Und auch für uns. Next. This is him. This is how he goes to church. Da ist er und so geht er in die Gemeinde. Bulletproof vest. Einfach mit einer kugelsicheren Weste. Next. Actually, this is how he goes with the helmet. Schau, da könnt ihr ihn sehen mit einem Helm. In an armored car. Und er fährt in einem Panzerwagen. He has 4,000 people in his church. Er hat 4,000 Leute dort in der Gemeinde. He's an Anglican vicar or priest. Er ist ein anglikanischer Priester. But we don't fellowship with them, do we? Na, mit denen haben wir doch nichts zu tun. Church of England is dead, isn't it? Die Kirche von England, die ist doch eher tot. No. This guy preached a message. Und dieser Mann hat eine Botschaft gepredigt. About the glory of God. Über die Herrlichkeit Gottes. It was the most anointed message I have ever heard in my life. Und das ist wirklich die gesalbteste Botschaft, die ich je in meinem Leben gehört habe. My chin was down near my belly button. Und meine Kinnlade ist mir runtergefallen bis zum Bauchnabel. And my drool was going down my jeans. Und so kam auch der Speichel, der Sabber heraus. It was unbelievable. Und dann habe ich gedacht, das ist einfach unglaublich. But he's an Anglican priest. Er ist ein anglikanischer Priester. Is that possible? Ist das möglich? Don't judge. Er richtet nicht. Next one. Nächste. These are some books he wrote. Einige der Bücher, die er schrieb. He has 4,000 people in his church. Er hat 4,000 Leute in seiner Gemeinde. 273 have been murdered. 273 sind umgekommen. He baptized 13 people recently. Kürzlich hat er 13 Leute getauft. Within one week, 11 of them were killed. Innerhalb einer Woche waren 11 von ihnen tot. He told them that. Er hat ihnen das gesagt. He said, "You want to do this? This is dangerous." Wollt ihr das tun? Es ist gefährlich, lebensgefährlich. They said, "We want to." Sie sagten, na, wir wollen das tun. 11 of them were dead within 7 days. 11 von ihnen waren innerhalb von 7 Tagen tot. But he says, "The glory of God is in Baghdad." Aber er sagt, die Herrlichkeit Gottes ist in Bagdad. It's awesome. Einfach so erstaunlich. What connection would a guy like this have with Toronto? Und was für eine Verbindung kann so ein Mann wie der mit Toronto haben? That's what I was thinking. What's the connection? Moment, wo ist da die Verbindung? Ich verstehe es nicht. Baghdad and Toronto. Baghdad, Toronto. Wie kommt das zusammen? Well, he was in a wheelchair. Er war einmal in einem Rollstuhl. Multiple sclerosis. Hatte Multiple Sklerose. Couldn't talk. Er konnte nicht sprechen. Couldn't walk. Er konnte nicht gehen. Went to Bethel Church, where Eric is. Er ging in die Bethel-Gemeinde, wo Eric ist. They prayed for him. Sie haben für ihn gebetet. And he got healed. Und er wurde geheilt. How can you argue with that? Wie kann man dann noch irgendwas gegen sagen? Would you rather just examine what's good and hold on to it? Ist nicht viel besser, wenn man einfach schaut, was Gutes ist, und es einfach festhält? Or you want to be a judge? Oder möchtest du lieber ein Richter sein? And do what only God does. Und das tun, was eigentlich nur Gott zusteht. I want the best from the whole spectrum. Ich möchte das Beste haben aus dem gesamten Spektrum. And that's what I believe our church is called to. Und ich glaube, genau dazu sind wir als Gemeinde berufen. And churches who are not, und andere Gemeinden, die das vielleicht nicht sind, die urteilen wir nicht, die richten sie nicht. We don't judge. Wir richten sie nicht. It's just the call, I believe, for this church. Ich glaube, dass das die Berufung ist für diese Gemeinde hier. And I believe it will bear great fruit. Und ich glaube, es wird einfach riesige Frucht bringen. Now, we're gonna close. Wir werden jetzt abschließen. And we're going to continue this for the next 6 weeks or so. Und für die nächsten 6 Wochen werden wir da fortfahren drin. Deuteronomy chapter 5 verse 16. Am 5. Buch Mose Kapitel 5 Vers 16. Carol Arnott preached a message. Hat eine Botschaft gepredigt. I know some of you don't like women preachers. Ich weiß, vielleicht einige von euch mögen keine Frauen als Prediger. It was the greatest message I'd ever heard on forgiveness. Es war die großartigste Botschaft, die ich je gehört habe über Vergebung. Nothing has ever come close to it. Da gibt es nichts, was nur ansatzweise da heranreicht. It was awesome. Es war einfach it absolut erstaunlich, atemberaubend. And she bases it on this. Und die Grundlage für die Botschaft ist folgendes. If you judge, wenn du richtest, if you disrespect, wenn du missachtest, dishonor people, oder Leute nicht ehrst, you neutralize God's healing power toward you. Dann neutralisierst du Gottes heilende Kraft für dich. And when they pray for you, und als dann für dich gebetet haben, first thing they want to work through. Das erste, wo sie da mit dir durchgehen wollten, das durcharbeiten wollten, are you judging somebody? War genau diese Frage. Bist du da am Richten? Because if you are, gibt es da irgendjemanden, mit dem du richtest? You can just forget this prayer. Denn wenn da jemand richtest, dann kannst du dieses Gebet einfach vergessen. Doesn't mean that if God doesn't heal you, you have judged somebody. Das bedeutet nicht, dass du jetzt nicht geheilt werden kannst von Gott, wenn du irgendjemanden gerichtet hast. But it could be. Aber es könnte sein. So, she says this. Sie sagt Folgendes. She this whole message on it starts with the mother and the father. Und der ganzen Botschaft sagte sie, mit diesem Punkt begann sie, es beginnt mit dem Vater und mit and der Mutter. I'll just have Mary come up at this point and just take over here. Ich möchte einfach, dass die Mary hier das übernimmt jetzt. So during this time she asked is there anything that you don't like in your life? That you see in your parents' life. In dieser Zeit fragte sie, gibt es da irgendwie etwas in deinem Leben, was du nicht magst und was du bereits in dem Leben deiner Eltern gesehen hast? And when I was growing up, my dad was really overly critical. Als ich da aufwuchs, war mein Vater eigentlich sehr, sehr kritisch. And I had to get straight A's, I had to play the piano, I had to play the violin, I had to perform. Ich musste da immer meine Leistung bringen, immer die Einser bringen, da das Klavier spielen, die Violine, alles. And when I was a teenager, I said, I will never be like my father. Und als ich dann ins Jugendalter kam, habe ich gesagt, ich möchte nie so werden wie mein Vater. Because the thing that I judged, the thing that I hated, actually I did become. Genau das, was ich da gehasst habe und was ich gerichtet habe, genau das bin and ich that, selbst geworden. And that is a law, that is a principle. Und das ist einfach ein Gesetz, einfach ein Prinzip, was wie eine Gesetzmäßigkeit ist. And then in our marriage, I tended to be critical of him. Und in unserer Ehe bin ich dann kritisch geworden, ihm gegenüber. And so we had a prayer time and even though I have forgiven my father in the past. Und so hatten wir eine Gebetszeit. Und obwohl ich meinem Vater in der Vergangenheit schon vergeben hatte, I let go of this judgment of criticism. Habe ich einfach dieses Urteilen des Kritisierens einfach losgelassen. And since then, it's been better, right? Und seitdem ist es besser. It's not perfect, but it's better. Noch nicht perfekt, aber es ist besser. So I want to take this time now and I want you to just be quiet before the Lord. Ich möchte jetzt, dass ihr euch diese Zeit nehmt und einfach ganz still werdet vor dem Herrn. And maybe you think, well, I have already done this. Und vielleicht denkt ihr euch, das habe ich ja bereits getan. But if you have the fruit still in your life. Wenn es dabei immer noch diese bittere Frucht gibt in eurem Leben. Then maybe it's a sign that you have not let go of judgment. Denn das ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass ihr dieses Richten noch nicht ganz losgelassen habt. If you have said those words, I will never become like my mom. Wenn du diese Worte im Herzen ausgesprochen hast, ich werde nie so werden wie meine Mutter. Or I will never be like my dad. Oder ich werde nie so werden wie mein Vater. Because I know what that feels like and I hate it. Denn ich weiß ja, wie sich das anfühlt und ich hasse das. Well, that's judging. Genau das ist Richten. So let's pray. Lass uns beten. First, we want to ask people who want to let go of judgment towards their dads to stand. Zuerst möchten wir Leute ansprechen, die einfach ihr Richten gegenüber dem Vater einfach loslassen und freigeben wollen, dass sie aufstehen. You can pray in your own words. Du kannst beten in deinen eigenen Worten. Jesus. Jesus. I hated this about my dad, and you can name it. Ich habe das gehasst an meinem Vater. Du kannst es benennen. I hated that he was critical. Ich habe das gehasst, dass so kritisch war. That I could never please him. Dass ich ihm nie gefallen konnte. That he never expressed love to me. Dass mir gegenüber nie Liebe ausgedrückt hat. Or maybe he wasn't there for me. Oder vielleicht war nicht für mich da. I hated that he was so domineering. Ich hasste, dass so dominierend war, so beherrschend. Or I hated that he was so passive, so absent. Oder ich hasste, dass so passiv war, so abwesend. And right now I release him. Aber jetzt setze ich ihn frei. I forgive him. Ich vergebe ihm. And I receive my freedom. Und ich empfange meine Freiheit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. And now we want to do the same thing with our moms. Und jetzt wollen wir das gleiche tun mit unseren Müttern. So if that's you, you can stand again if you need to. Und wenn du das auch bist, kannst du wieder aufstehen, wenn du das brauchst. Jesus, I forgive my mother. Jesus, ich vergebe meiner Mutter. That she just wasn't there for me. Dass sie einfach nicht für mich da war. Or if she was there, she was emotionally absent. Aber wenn sie doch da war, war sie doch trotzdem emotional ganz abwesend. I forgive her. Ich vergebe ihr. I forgive my mom for not caring like a mom should care. Ich vergebe meiner Mutter, dass sie sich nicht um mich so gekümmert hat, wie sich eine Mutter um ihre Kinder kümmern sollte. Or I forgive my mom for abandoning me. Oder ich vergebe meiner Mutter, dass sie mich einfach allein im Stich gelassen hat. I forgive her for screaming and for losing her temper. Ich vergebe ihr, dass sie geschrien hat und dass sie die Fassung verloren hat. That she never listened. Dass sie mir nie zugehört hat. Whatever it is. Was auch immer es ist. And you see that in your own life and you hate it. Und du siehst das bereits in deinem eigenen Leben und du hasst es. Just confess it and let it go. Bekenne es. Und lass es los. Thank you, Jesus, that you took every sin of our dads and our moms that they committed against us upon the cross. And danke, you paid for it. Danke, Jesus, dass du all die Sünden, die unsere Eltern, unser Vater, unsere Mutter begangen haben, zu dir ans Kreuz genommen hast. Und dass du dafür vollständig bezahlt hast. Danke, Herr. Thank you that we let go of judgment. Danke, dass wir unser Urteilen einfach loslassen können und weg ist es. And now we no longer have to suffer the consequences. Und jetzt müssen wir nicht mehr länger unter den Konsequenzen leiden. I break every curse. Ich breche jeden Fluch. I break every vow that was spoken. Jedes Gelübde, jede Verbindlichkeit, die durch Worte gemacht wurde. In Jesus' name. Und ich breche sie in Jesu Namen. Amen. Amen. You may be seated and now expect your healing. Und erwartet eure Heilung. Prayer teams, could you go to the side there, and if you need prayer, please go and have prayer. Wir haben Gebetsteams drüben im Gebetsraum oder auch bei dem Connect-Punkt. Und wenn ihr Gebet braucht, kommt einfach rüber. Sie beten gerne. When I was in Stuttgart this week, I called my mom. Als ich in Stuttgart war diese Woche, habe ich meine Mutter angerufen. She told me something about my dad I'd never known. Und sie hat mir etwas über meinen Vater erzählt, was ich noch nie wusste. It wasn't something very nice. Und das war nicht so nett. We don't know why. Wir wissen nicht, warum. You don't know why your parents are like they are. Wir wissen nicht, warum unsere Eltern so sind, wie sie sind. We stand before God and you find out why. Und wenn wir einmal vor Gott stehen, we will wish we could do it again. Wir wünschen, wir könnten die Dinge zurückspulen, noch einmal besser machen. When we got to the seminar in Toronto, als wir da im Seminar waren in Toronto, we came there on a shuttle with someone, with a guy. Da sind wir dahin gefahren und waren in einem Bus, der uns dorthin brachte. We registered together. Wir haben uns gemeinsam angemeldet. We became friends. Und wurden gute Freunde. We had dinner together. Wir haben gemeinsam zu Abend gegessen. And he asked us about our church. Und er fragte uns wegen unserer Gemeinde. And this was his first time in Toronto. Und er war zum ersten Mal in Toronto. And we had watched, he had worshipped in the front, he had a beautiful voice. Und wir haben ihn gesehen, beobachtet, wir haben gesehen, wie er da vorne war und anbetete, und er hatte eine wunderschöne Stimme. About a 40-year-old guy, a real nice-looking guy. Ein sehr gut aussehender Mann, so vielleicht 40 Jahre alt. I told him about Austria, what God is doing. Und ich habe ihm von Österreich erzählt, was Gott hier in Österreich macht. He was blessed. Er war sehr gesegnet. And then I said this. Und ich sagte Folgendes. I said, you know, God is even moving among the Roman Catholics. Und ich sagte so, weißt du was? Gott, er bewegt sich sogar unter den römisch-katholischen. And there are Roman Catholics all over the country where God is moving in their hearts and reviving them. Und da gibt es Katholiken in dem ganzen Land Österreich. Aber Gott bewegt sich in ihren Herzen und er erweckt sie. It was the Roman Catholics that brought Michael W. Smith to Austria. Es waren die römisch-katholischen, die Michael W. Smith nach Österreich gebracht haben. And I didn't even know why I was saying this. Und ich wusste nicht einmal, warum ich das sagte. And I said, what do you do? Und ich fragte nur, was machst du? What do you think he said? Was denkt ihr, hat er gesagt? I'm a Catholic priest. Ich bin ein katholischer Priester. I'm responsible for three churches. Ich bin verantwortlich für drei Gemeinden. My bishop has allowed me to come here. Und mein Bischof hat es mir erlaubt, dass ich herkommen kann. Because he knows I'm kind of an out-of-the-box priest. Und er weiß, dass ich ein bisschen außerhalb der Schublade bin als Priester. But he's letting me run with this. Aber er hat mir erlaubt, dass ich da einfach mitlaufen kann, to bring renewal. Um Erneuerung zu bringen. Is it so wonderful if we just don't judge? Ist es nicht so wunderbar, wenn wir einfach nicht richten? If we can just find something good everywhere. Wenn wir einfach etwas Gutes überall finden. I'll never agree with Catholic doctrine. Ich werde nie praktisch mit der katholischen in bestimmten Punkten übereinstimmen. But they do believe in the Father, Son and the Holy Spirit. Aber sie glauben sehr wohl an Vater, Sohn und Heiliger they Geist. They do believe in heaven and hell. Sie glauben an Himmel und Hölle. They do believe Jesus is coming back. Sie glauben, dass Jesus wiederkommt. They've got some other things that we feel are not biblical. Es gibt ein paar andere Dinge, wo wir denken, das ist vielleicht nicht biblisch. But we don't need to judge. Aber wir müssen das nicht richten. We can say this is not coming in our church, that's not coming in our church. Wir können sagen, das kommt bei uns in die Gemeinde nicht. We don't believe, that. Und wir glauben auch das nicht. We don't have to touch the why. Aber wir müssen das Warum nicht anrühren. When this kid, this guy, his name is Thomas. Als dieser Mann, sein Name war Thomas. He grew up as a Pentecostal. Er ist aufgewachsen als ein Pfingstler. His grandmother is a fiery Pentecostal. Seine Großmutter ist eine feurige Pfingsterin. And when God called him to be a priest, he didn't know how to tell his grandmother. Und als Gott ihn dazu berufen hatte, Priester zu werden, wusste er gar nicht, wie er das seiner Großmutter erzählen soll. No idea how she was going to respond. Er hatte keine Vorstellung, wie sie darauf reagieren würde. And then he said, Grandma. Er sagte nur, Großmama. Don't know how to tell you this. Ich weiß nicht, wie es dir erklären kann. God is calling me to be a Roman Catholic priest. Gott beruft mich dazu, ein römisch-katholischer Priester zu sein. You know what she did? Wisst ihr, was sie tat? She laughed and she laughed and she laughed. Sie lachte und lachte und lachte und lachte. And she said to him, sie sagte ihm, when you were 2 years old, als du 2 Jahre alt warst, and I was holding you, da habe ich dich so gehalten. God gave me a prophecy. Da hat Gott mir eine Prophezeiung gegeben. That you would never marry. Und dass du nie heiraten würdest. That you would be a celibate for the rest of your life. Und dass du zölibatär leben würdest für den Rest deines Lebens. And she said, I'm so happy. Und ich bin so glücklich, sagte sie. That you're following God's call. Und dass du Gottes Berufung folgst. We just have to stop judging. Wir müssen einfach aufhören, da zu richten. As to why he made that decision. Warum er diese Entscheidung getroffen hat. That's God's business. Das ist Gottes Angelegenheit. And God is using him. Und Gott verwendet ihn in a great way. Amen? In einer großartigen Weise. So, if you're here today and you've never received Jesus into your life, wenn du heute Abend hier bist und du hast Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen, I would like to pray with you tonight. So würde ich gerne mit dir heute Abend beten. Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. And pray these words very quietly. Und bete im Stillen für dich diese Worte. Jesus came for you. Jesus kam für dich. He came to die for you. Er kam, um für dich zu sterben. He shed his blood for you. Sein Blut für dich zu vergießen. To pay for your sin and um mine. Für deine Sünden zu zahlen. And if you pray to him now, und wenn du jetzt zu ihm betest, he will come into your life. Der wird in dein Leben hineinkommen. And he will reveal himself to you. Und sich dir offenbaren. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Of my sin. Meine Sünde. And make me clean. Und mach mich rein. Through the blood of Jesus, your son. Durch das Blut Jesu, deines Sohnes. Can you pray that? Kannst du das beten? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And make me clean. Und mach mich rein. Through the blood of your son. Durch das Blut deines Sohnes. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.